Arbeit hat, dann kann man durch die ganze Stadt wie ein entsprungener Häftling bummeln. Kein bisschen Brot, kein Tropfen Bier und unsere Magenwände trommeln an jeder Bäckerladentür. Machen gern und schnell bankrott, die können's auch, es ist